Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lehren eines intellektuellen Aushilfsjedis, Folge 37. Wie der eine oder andere in einer der letzten Folgen mitbekommen haben dürfte, habe ich angefangen abzunehmen und das hat ganz gut angeschlagen und ich fühle mich ziemlich wohl damit. Inzwischen, also zum heutigen Zeitpunkt, sind 5,5 Kilo weg. Morgen früh dürften allerdings auch schon wieder ein paar weniger auf der Waage stehen, denn ich habe angefangen, tatsächlich Kalorien ziemlich drastisch zu reduzieren. Esse quasi ganz anständige Portionen, nur eben von sehr kalorienarmen Lebensmitteln und entsprechend hole ich mir ein ganz anständiges Defizit rein. Der Hunger hält sich soweit in Grenzen, weil ich in der Zwischenzeit auch an weniger Essen gewohnt bin. Natürlich habe ich hin und wieder Hunger, also es ist nicht so, dass man keinen Hunger hat, aber das ist der Hunger, den ich auch gehabt hätte, wenn ich eine ganz normale Portion zu mir genommen hätte. Also wenn ich morgens irgendwie, keine Ahnung, 3 Laugenweckle zu mir genommen hätte, dann hätte ich nach einer gewissen Zeit die auch verbrannt und Hunger oder verdaut gehabt und Hunger gehabt. Und so habe ich jetzt halt morgens meine Haferflocken und meinen Obst und habe dann auch so nach 3-4 Stündchen dann halt Hunger und gehe dann in meine Mittagspause, esse da auch eine Kleinigkeit und das passt soweit eigentlich. Im Grunde ist es ja auch ganz einfach abzunehmen, zumindest die Theorie ist ganz einfach. Weniger reinpacken, als der Körper verbrauchen muss. Denn er muss verbrauchen. Also es ist ja nicht so wie bei einem Auto, dass wenn der Tank leer ist, dann ist eben bleibt das Auto stehen, sondern beim Körper ist es ja so, wenn man als Mensch so isst und keine Ahnung 1000 Kalorien reinpackt und der Körper braucht aber 1800, dann ist diese Differenz eben etwas, wo der Körper nicht dann stehen bleibt, sondern der Körper hat ja dann quasi den eigenen Tank, nämlich die Fettreserven, und die greift er dann an. Und diese 800 Kalorien holt er sich dann quasi von Fettpolstern oder aus Kohlenhydratspeichern oder. Entsprechend, so nimmt man ab. Und ein Buch, das mir dabei jetzt so ein bisschen, also die Theorie kannte ich und ich kann das auch wunderbar erklären und eigentlich ist es einem bewusst, aber es ist so, manchmal muss man Dinge einfach nochmal lesen, damit man es wirklich glaubt. Oder manchmal muss man einfach so ein paar psychologische Tricks und Kniffe gehen, um einfach zu merken, okay, so funktioniert das für mich. Und das Buch, das mir jetzt endgültig die Initialzündung gegeben hat, ich meine, wie gesagt, gewusst habe ich es, aber von Nadja Herrmann, Fettlogik überwinden. Nadja Herrmann ist im Internet besser bekannt als Erzähl mir nix. Und entsprechend, ja, kann ich da echt nur mal sagen, danke, danke, danke für dieses Buch, denn es war wohl endgültig der letzte Arschtritt, den ich gebraucht habe. Ich habe mir das Buch irgendwie gekauft, nachdem ich sie beim Psychotalk gehört habe. Genau, beim Psychotalk, und ich habe auch Fettlogik überwinden in der Vrindheit oder im Realitätsabgleich schon mal irgendwo erwähnt gehört. Aber nachdem ich sie dann im Psychotalk noch gehört habe, habe ich mir gedacht, okay, dieses Buch holst du dir. Und ja, ich kann es echt nur empfehlen. Ich habe es gelesen, bin noch nicht ganz durch, mir fehlen noch so ein paar Punkte. Aber seit ich angefangen habe, bin ich, 5,5 Kilo leichter. Und ja, meine Fettlogiken sind eigentlich ziemlich weg. Ich kämpfe zwar noch mit so ein paar, aber habe natürlich auch mal die schöne Probe aufs Exempel gemacht, habe einfach mal mit Bekannten gesprochen und habe einfach nur gefragt, hier, du isst gerade, du haust dir auch gelegentlich Süßigkeiten rein, du isst doch aber sicher nicht, wenn du irgendwie zu Hause bist, oder im Gegenzug, machst du dann Sport oder wie verbrennst du das? Und dann kamen natürlich so Sachen, ja, ich habe einen tollen Stoffwechsel und bei mir läuft das alles super und Pipapo und all solche Themen werden eben in diesem Buch auch behandelt und da kann man dann schon mal sehen, okay, diese Leute, die bewegen sich dann halt einfach tatsächlich noch etwas mehr, als sie eigentlich behaupten. Ja, Bücher. Bücher haben es irgendwie mir angetan. Ich habe auch vor vielen, vielen Jahren, als ich noch geraucht habe, gab es zum Monatsende eine ziemliche Durststrecke finanziell. Ich habe studiert, hatte eine finanzielle Durststrecke und die Kippen waren aus. Und so gab es tatsächlich keine Kippen. Ich bekam dann von einem netten Freund per Mail das Buch Endlich Nichtraucher geschickt und las das quasi, während ich mich durch die Qual, nicht rauchen zu können, kämpfte und habe das dann tatsächlich auch nie zu Ende gelesen übrigens. Aber ja, so nach einer Woche habe ich irgendwann so kein Bedürfnis mehr gehabt, auch mir nur eine anzustecken. Also ich hätte dann wieder Geld gehabt, aber hatte gar nicht das Bedürfnis. Und seitdem habe ich dann eigentlich auch, war ich eigentlich auch Nichtraucher. Also sicher, man hat mal irgendwie auf einer Party an einer gezogen, aber das hat dann nie wieder dafür gesorgt, dass ich irgendwie das Rauchen angefangen hätte. Also das Rauchen aufgehört, nachdem ich ein Buch hatte und natürlich die Not. Jetzt nehme ich ab und lese gerade ein Buch, das mir sehr, sehr dabei hilft. Vielleicht gibt es ja eines Tages ein Buch, das mich zu einem besseren Menschen macht. Also falls irgendwer weiß, wie man ein guter Mensch ist, und eben nicht nur die absolute Absicht hat, ein guter Mensch zu sein, aber daran eben doch scheitert, wofür der Aushilfsjedi steht, ja, schreibt dieses Buch oder falls ihr eins kennt, nennt es mir und ja, wer weiß, vielleicht werde ich eines Tages ein ganz arg viel besserer Mensch. Das war der Aushilfs-CD. Ich wünsche eine gute Zeit und sage für heute Tschüss.